haben die hier das Bistro vergessen. MVP Communications Fernsprecher Alexanderplatz, Höhe Linie 8 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehörte bis kurz vor dieser Berichterstattung ein Notizbuch mit oder Adressbuch einer jungen Dame, die das hier vergessen hatte und aber gerade es noch rechtzeitig bemerkt hat und mit ihrem Hund und ihrem Adressbuch abgezogen ist. Ansonsten, außer zahlreichen Reisenden, die hier durch die Gänge der U-Bahn-Station Alexanderplatz schwärmen, sowie einem Prospekt mit der Aufschrift Liebe, Hass, Wahnsinn der Firma Saturn, das hier auf dem Park, auf dem Fernsprecher geparkt ist, keine weiteren Vorkommnisse erhalten.